Es ist wenige Minuten nach 10 Uhr, an einem strahlend schönen Sonnentag. Wir stehen vor dem Hauptplatz, auf dem Hauptplatz vor dem Rathaus in der Landeshauptstadt Graz in Erwartung des kommandierenden Generals der britischen Division, die heute in Graz einmarschiert. Eine große Menschenmenge hat sich versammelt. Kinder mit Blumensträußen, Frauen, Männer, alles blickt mit gespannter Aufmerksamkeit in die Richtung, aus der der General erwartet wird. Die Wache steht bereit, um zu präsentieren, sobald der Wagen mit den hohen Offizieren vorfährt. Rechts und links vom Eingang sind zwei blitzblank geputzte Geschütze aufgefahren. Wachposten stehen rechts und links in blendend gebügelten und zurechtgemachten Uniformen. Sie hinterlassen einen fabelhaften Eindruck. Die Leute sehen rechts, sie sehen links, sie sind gespannt, wann nun der General eintritt. Sie wissen, dass der heutige Tag für die Steiermark und für Österreich ein Ereignis bedeutet. Gewiss, die Spuren des Krieges sind in den letzten Wochen, soweit es nur möglich war, vertilgt worden. Achtung, der General ist im Anrollen. Soeben ist der General bei uns vorbeigegangen. Mädchen laufen ihm nach mit Blumensträußen. Er bückt sich freundlich herunter, freundlich lächelnd, drückt er den Kindern die Hand und betritt das Rathaus, wo er vom Polizeipräsidenten, vom Landeshauptmann, vom Bürgermeister der Landeshauptstadt begrüßt wird. Wir versuchen mit unserem Mikrofon einige dieser Begrüßungsworte aufzunehmen. Es ist arm, es ist schwach, es muss wieder aufgebaut werden. Und wir bitten den Herrn General und die englischen Militärs um ihre tatkräftige Unterstützung und werden uns selbstverständlich loyal in den Dienst dieser Aufwärtsbewegung stellen. Der Dolmetscher übersetzt die Worte des Landeshauptmanns in den Herrn General. Wir bitten nur nicht, dass unseren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen wird, nicht wahr? Und die Bevölkerung wird sicher auch, dass ihre daran dazu beitragen, nicht wahr? Um zu arbeiten und fleißig zu sein, damit die Folgen des Krieges wieder gebannt werden. Und in diesem Sinne erlaube ich mir, den Herrn General nochmals auf das Herzlichste zu begrüßen. Citizens of Starmark, I thank you for the welcome which you have given me this morning. Bürger von Steiermark, ich danke Ihnen für die Begrüßungsworte, die Sie mir diesen Morgen gegeben haben. Now we have come here as part of the Allied plan for the military occupation of Europe. Wir sind hier gekommen als Teil des Planes für die allgemeine Besetzung Europas. You will find your district garrisoned by a large number of British soldiers. Ihr Bezirk wird von vielen britischen Truppen besetzt sein. These soldiers have a threefold task. Diese Truppen haben dreierlei Aufgabe. Firstly, to maintain law and order and security in your district. Die erste Aufgabe ist in dem Bezirk, die Gesetz, Ordnung und Sicherheit zu unterhalten. And thus enable all of you to devote your full time to your peacetime business. Und damit Ihnen zu ermöglichen, die Friedenszeit für Ihre normale Arbeit zu widmen.